Sonja sah ihm wie einem Geistesgestörten nach. Aber auch sie selbst war wie im Wahn und fühlte es. Ihr schwindelte. »Mein Gott, woher weiß er, wer Lisaveta erschlagen hat? Was bedeuten diese Worte? Schrecklich ist das!« Aber ein Gedanke kam ihr dabei nicht in den Sinn. Nicht im geringsten, auch nicht von ferne. »Oh, er muss furchtbar unglücklich sein. Er hat Mutter und Schwester verlassen. Warum? Was ist vorgefallen? Und was für Absichten hat er? Was hat er zu mir gesagt? Er hat meinen Fuß geküsst und gesagt, ja, er hat es deutlich gesagt, dass er ohne mich nicht mehr leben kann. Oh Gott!« Fiebernd und von Traumbildern geschreckt, verbrachte Sonja in Unruhe die ganze Nacht. Zuweilen sprang sie auf, weinte, rang die Hände und bald verfiel sie wieder in Fieberträume und sie träumte von Poletschka, Katharina Iwanowna, Lisaveta, vom Vorlesen aus dem Evangelium und von ihm. Ihm. Mit dem bleichen Gesicht, mit den brennenden Augen. Er küsst ihr die Füße. Weint. Oh Gott. Hinter der Tür rechts, hinter derselben verschlossenen Tür in der rechten Wand, die das Zimmer Sonjas von der Wohnung Gertruda Karlovna Rösslichs abteilte, war ein Durchgangszimmer, seit langem unbewohnt, das zu der Wohnung der Frau Rösslich gehörte und das zu vermieten war, worauf die Zettel am Torweg und weiße Papierstreifen an den Scheiben der Fenster, die auf den Kanal hinausgingen, hinwiesen. Sonja war seit langem gewöhnt, dieses Zimmer als unbewohnt zu betrachten. Indessen aber hatte diesmal in dem leeren Zimmer die ganze Zeit Herr Svidrigailow an der Tür gestanden und heimlich gelauscht. Als Raskolnikow fortgegangen war, blieb er noch dort stehen, dachte nach, ging dann auf Zehenspitzen in sein Zimmer, das an das Leere grenzte, holte von dort einen Stuhl und stellte ihn leise an die Tür, die zu Sonjas Zimmer führte. Das Gespräch erschien ihm fesselnd und bedeutungsvoll und hatte ihm sehr, sogar sehr gefallen. Hatte ihm so gefallen, dass er einen Stuhl hinstellte, um künftig, zum Beispiel morgen schon, nicht wieder der Unannehmlichkeit ausgesetzt zu sein, eine ganze Stunde stehen zu müssen, sondern sich's bequemer zu machen und sich in jeder Beziehung einen vollkommenen Genuss zu verschaffen.